Kundgabe 5770. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.09.1953. Ernste Prüfung mit Anruf Gottes. Worte, die euch aus der Höhe zugehen, solltet ihr nicht leichtsinnig zurückweisen. Und so ihr nicht den Ausgang dieser Worte erkennet, so ihr nicht glaubet, dass sie von oben sind, solltet ihr doch vorher sie prüfen auf ihren Wert, ehe ihr sie abweiset. Denn eure Reue wird einst sehr groß sein, wenn ihr erkennet, was ihr an euch vorübergehen ließet, welchen Schatz ihr hättet heben können und welche Seligkeit ihr euch erwerben konntet. Dies gilt vor allem denen, die anderes Geistesgut annehmen, bedenkenlos, wenn es ihnen von studierter Seite geboten wird, und die sich auch viel Geistesgut zu eigen machen durch Lesen und Anhören von Vorträgen, die also wissend sein möchten und somit auch eine Prüfung vornehmen könnten, wenn es ihnen ernst darum wäre. Verstandesmäßig allein das rechte Urteil fällen zu können, muss den Prüfenden abgesprochen werden, denn dazu gehört die Unterstützung des göttlichen Geistes, die jeder Mensch anfordern kann. Dennoch ist das aus der Höhe dargebotene Wort auch für einen Verstandesmenschen anregend genug zum Nachdenken, und es hält auch einer verstandesmäßigen Prüfung stand. Nur würde dann der Suchende eine Gedankenrichtung mehr vorzuweisen haben, mit der er sich gedanklich auseinandersetzen kann. Doch die Überzeugung ihrer alleinigen Wahrheit wird nur gewonnen durch den Anruf Gottes um seine Unterstützung, um Erhellung seines Denkens, um Zuführen der reinen Wahrheit. Und dieser Anruf kommt erst dann aus dem Herzen eines Menschen, wenn dieser Gott anerkennt als die alleinige Wahrheit und den Quell allen Wissens. Menschen, die keinerlei Verlangen tragen, in der Wahrheit unterwiesen zu werden, werden stets alles abweisen, und diese werden auch dereinst schwerlich zum Erkennen kommen. Doch es gibt mehr denkende Menschen auf Erden als solche, denen alles gleichgültig ist. Und diese Denkenden sollten die Verstandesergebnisse nicht vor die Ergebnisse des Geisteswirkens setzen. Denn gerade sie können es beurteilen, ob und in welchem Umfang Weisheit herausleuchtet aus jenen Worten, die als aus der Höhe empfangen vertreten werden. Und darum werden sie sich dereinst nicht entschuldigen können, denn nur ihr Wille ist nötig, um Stellung zu nehmen zu diesem Wort und es dann auch zu erkennen als das, was es ist, als Gottes Wort, der den Menschen verhelfen will zur Wahrheit und zu rechtem Denken und der sich darum der Menschen annimmt, weil sie verfinsterten Geistes sind und ihnen jegliche Erkenntnis mangelt. Und jeder Mensch kann zur Wahrheit gelangen, der sie ernstlich von Gott begehrt. Amen.